So, jetzt habe ich die Frau Richter vom Museum für Druckkunst in der Nonnenstraße in Leipzig-Plagwitz mir geschnappt. Die hat gerade verschiedene Ideen vorgestellt, wie man Gegenstände aus dem Museum hier in Datensätze oder in Anwendungen umwandeln könnte. Zum Beispiel Holzbuchstaben, die für Plakatdrucke genutzt wurden oder auch historische Druckmaschinenklänge. Wie sind Sie denn auf das Coding Da Vinci-Projekt gestoßen? Wir haben schon seit Jahren eine sehr gute Zusammenarbeit mit der Universität Leipzig, die natürlich auch unsere Bestände kennt. Und wir wurden angesprochen und fanden das natürlich gleich sehr attraktiv und haben gemeinsam dann auch mit den Verantwortlichen der Universitätsbibliothek geschaut, was könnte denn eine interessante Datenbasis sein. Und waren selber auch ganz begeistert, als die Kollegen der Universitätsbibliothek dann unsere Maschinensounds und unsere Holzbuchstaben als auch sehr ungewöhnlichen Beitrag eingeordnet haben und haben dann dabei da weitergemacht. Ja, so Versuche mit spielerischen Herangehensweisen an Ihre Bestände, an die Druckmaschinen, haben Sie ja bis jetzt auch schon Erfahrung, weil es ist ja bei Ihnen auch, glaube ich, möglich, da so Drucke zu machen mit kleinen Gruppen und so. Und jetzt ist das ja nochmal was anderes. Haben Sie schon Erfahrung mit Digitalisierung und vielleicht der Präsentation im Internet Ihrer Bestände? Wir haben Erfahrung mit in der Digitalisierung. Wir haben eine Schrift zusammen mit einer Firma digitalisieren lassen, die sich in unseren Beständen befindet aus den späten 1920er Jahren. Das war einfach ein Pilotprojekt. Man kann diese Schrift auch über diese Firma kaufen, die auch verschiedene andere, sozusagen historische Schriften, wiederbelebt haben und digitalisiert haben. Das ist jetzt kein ökonomischer Renner. Wir haben das auch noch nicht auf unserer Website, wollen aber zunehmend Dinge, die wir auch in unserer Museumsdatenbank haben, natürlich auch zugänglich machen. Aber insofern, da sind wir noch im Anfang. Und können Sie sich jetzt schon vorstellen, was da so rauskommen könnte? Also Sie haben jetzt die Daten quasi, MP3s der Druckmaschinenklänge und TIFF-Dateien oder ähnliche Dateiformate der Holzdruckbuchstaben. Haben Sie schon Ideen oder rumgesponnen ein bisschen, was da rauskommen könnte? Ich hoffe einfach, dass ITler, sage ich jetzt mal, das in einen anderen Kontext setzen. Also wir als Historiker und Museumsleute haben einen bestimmten Blick auf die Dinge und ich wünsche mir immer neue Blicke auf das, womit wir täglich umgehen. Und ich denke, wenn man da ganz wertfrei dran geht und sich inspirieren lässt, was könnten die Dinge auch an Assoziationen auslösen. Insofern bin ich da ganz offen und hoffe, dass einfach neue Kontexte kommen und vielleicht spielerische Lösungen, die trotzdem das, was da als Basis vorhanden ist, wieder attraktiver machen oder für ein neues Publikum attraktiv machen. Vor allem sollte man mal das Museum besuchen, wenn man jetzt Lust hat, sich das im Original anzuschauen, weil es ist wirklich etwas für alle Sinne, was wir im Museum für Druckkunst bieten. Aber vielleicht gibt es ja auch ganz neue Ideen, die jetzt mit diesen beiden Datensätzen gar nichts zu tun haben, sondern vielleicht ganz neue Dinge als zur Entdeckung freigeben. Ja, dann bedanke ich mich schön für das Gespräch bei Frau Richter vom Museum für Druckkunst in der Nonnenstraße in Leipzig-Plagwitz.